Zum 53. Jahrestag des Beginns der Arbeit des Genossen Kim Jong-il im Zirkel der Partei der Arbeit Koreas veröffentlichten das Schweizerische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017, das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Zuteidologie-Studentengruppe am 5. Juni eine gemeinsame Erklärung. Darin wurde unterstrichen, die Partei der Arbeit Koreas sei die Partei der Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il, die alle Herausforderungen schrittweise und den Aufbau des starken sozialistischen Staates zum Sieg führe. Das revolutionäre Werk, das Präsident Kim Il-sung eingeleitet und Genosse Kim Jong-il vorangetrieben habe, werde von Genossen Kim Jong-un glänzend vollendet.